Wenn Sonnenräder leuchten in strahlend heller Pracht, der Wille in uns allen aufs Neue nun entfacht. Wenn Sonnenmenschen schreiten, alles bebt bei unserem Schritt, denn wir erkennen heute auf uns ruht Allvaters Blick. Als Freie wir geboren, erkennen wir was Recht. Götterglanz in unseren Augen, wollen Herr sein, niemals Knecht. Das Schicksal ist uns Bruder und Schwester auch zugleich. Nun sollen wir eins vergehen, so stirbt mit uns das Reich. Manch Blut wird weich und geht verloren, doch unseres wir bewahren. Trotzend all dem Niedergang, wir schworen es den Ahnen. Wir sind sie und sie sind wir, durch Kraft der Blut gebunden, wie einstige